Denn dein Vielleicht hat nicht gereicht. Mein Herz hat sich in dir getäuscht. So ein Feuer auf Zeit brauch ich nicht, tut mir leid. Die Zeichen waren auf Sternenflug. Spür ich noch heut so unvergesslich gut. Leidenschaft, die Würfel fielen, es war verführerisch, das Spiel zu spielen, die Welt hat sich geteilt. Hab Mut zur Ehrlichkeit, denn dein Vielleicht hat nicht gereicht. Nein, dein Vielleicht hat nicht gereicht.